ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks. Herzlich willkommen zum Krimi-Podcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Wir wollen Ihnen auch diesmal einen Kriminalhörspiel-Schatz aus den ARD-Archiven vorstellen. Alle Kulturwellen präsentieren diesen Podcast und deshalb erscheint jeden Donnerstag eine neue Folge, zuerst immer in der ARD-Audiothek. In der letzten Ausgabe haben wir mit einem Spionage-Whodunit-Thriller nach Eric Ambler begonnen. Und das ist eine Kriminalserie in 3 Folgen. Genau. Und in dieser Ausgabe präsentieren wir Ihnen die 2. Episode von Nachruf auf einen Spion. Der britische Autor Eric Ambler hatte seine Geschichte Epitaph for a Spy 1938 zunächst als Fortsetzungsgeschichte veröffentlicht. In den 60ern erschien der Roman in deutscher Übersetzung und 1992 kam die Hörspielfassung. Aus dem Repertoire, die klassische Bühne des WDR. Ja, die richtete der Westdeutsche Rundfunk unter der Regie von Walter Adler ein. Eric Ambler wurde 1909 in London geboren. Er war Elektroingenieur und arbeitete als Werbetexter. In den 30er Jahren schrieb er erste Agentenromane. Amblers Hauptfiguren waren fast immer ganz normale Leute, die in ungewöhnliche, gefährliche Situationen gerieten. Finden Sie nicht, es wäre an der Zeit zu gestehen, was das Sie? Ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Wirklich nicht? So ist das auch in Nachruf auf einen Spion. Im Zweiten Weltkrieg war Eric Ambler Artillerist, dann Produktionsleiter von Lehrfilmen in der britischen Armee. Nach Kriegsende folgte eine Karriere als Drehbuchautor. Er ging nach Hollywood und schrieb für englische und amerikanische Produktionen. 1953 wurde eines seiner Drehbücher Oscar nominiert. Sein Roman The Light of Day ist 1964 verfilmt worden als Top Capi mit Melina Mercury, Peter Ustinov und Maximilian Schell. In seinem Drehbuch für A Night to Remember, bei uns Die letzte Nacht der Titanic, das war die englische 1958er Verfilmung der Schiffskatastrophe, arbeitete Ambler die damaligen Unterschiede zwischen Reich und Arm passgenau heraus. Überhaupt fasste er in seinen Romanen immer wieder die großen Themen an. Den Neokolonialismus in Besuch bei Nacht, den Palästina-Konflikt in Der Levantiner oder Geldwäschesysteme in Bitte keine Rosen mehr. Wir präsentieren Ihnen jetzt Nachruf auf einen Spion Teil 2. Doch zuvor spulen wir ein wenig zurück zu den letzten Ereignissen des vorigen Teils. Am Dienstag, den 14. August 1937, kam ich aus Nizza kommend in Saint-Gatien an. Am Donnerstag, dem 16. August um 11.45 Uhr, wurde ich von einem Agent de Police und einem Inspekteur in Zivil festgenommen und zum Kommissariat gebracht. Wird das hier lange dauern? Es wird lange dauern. Der ungarische Lehrer Joseph Wordaschi wollte an der französischen Riviera Urlaub machen. Er hat sich im noblen Hotel de la Réserve einquartiert, wo auch andere Gäste wohnen. Doch plötzlich wird er verhaftet. Er hatte einen Film aus seiner Kontaktskamera zum Entwickeln gegeben. Ich habe Ihnen gestern einen Film zum Entwickeln gegeben. Der Film ist noch nicht fertig. Doch der Mann aus dem Fotogeschäft hat Wordaschi bei der Polizei angeschwärzt. Sie sind Fotograf, Monsieur Wordaschi. Amateur, ja. Denn auf dem Negativ ist etwas Ungewöhnliches zu sehen. Dann wurden diese Aufnahmen hier mit dieser Kamera gemacht? Gewiss doch. Die Aufnahmen in Wordaschis Apparat zeigen ein paar Eidechsen, aber auch Hafenanlagen und Befestigungen, die er nicht fotografiert hat. Gefährliche Bilder. Ich glaube, der Film ist ausgewechselt worden. Doch man glaubt dem Lehrer nicht. Der Kommissär und ich sind uns darüber einig, dass Sie dreierlei sein können. Erstens ein gerissener Spion. Zweitens ein sehr dummer Spion. Und drittens ein Unschuldiger. Das ist der seltsame Michel Béguin, ein rundlicher, stets schwitzender Mann. Sie machen mir keinen sehr intelligenten Eindruck. Béguin setzt Wordaschi unter Druck. Kann sein, dass Sie unschuldig sind, Wordaschi, aber der Kommissär hat Sie verhaftet und ich kann nichts für Sie tun. Meine Nachtruhe wird es nicht stören, wenn Sie verurteilt werden und ins Gefängnis gesteckt werden. Ist Béguin ein Agent? Ist er Freund oder Feind? Dann ist das gar nicht mein Apparat.

Wenn ich nicht in den nächsten Tagen von ihr höre, muss ich zurück. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Kann ich Ihnen trauen, Vatasi? Selbstverständlich, Herr Heinberger. Ich wollte mehr sagen, doch ich konnte nicht. Als ich die Tür hinter mir zuzog, sah ich, wie er langsam die Hände vors Gesicht hob. Ich ging schnell. Eine andere Tür wurde schnell geschlossen. Als ich wieder in meinem Zimmer war, holte ich Begins Liste hervor und betrachtete sie einen Augenblick. Dann strich ich drei Namen aus. Albert Köche, Susanne Köche und Emil Schimmler. Sie hörten Nachruf auf einen Spion von Eric Ambler. Hörspiel in drei Teilen von Walter Adler. Teil 2. Das Gute und das Böse. Es sprachen Joseph Wardaschi, Christoph Eichhorn, Michel Begin, Lambert Hamel, Robert Duclos, Horst Bollmann, André Roux, Pedro Gavaida, Warren Skelton, Matthias Hase, Mary Skelton, Verena von Beer, Walter Vogel, Siegfried Kernen, Herbert Clanton Hartley, Hans-Peter Hallwachs, Mary Clanton Hartley, Elettra De Salvo, Emil Schimmler, Gottfried John, Albert Köche, Jörg Löw, sowie Evelyn Matsura, Christiane Lasenga, Christoph Braguar, Wolfgang Rüther, Alois Gerg, Fabio Sarno und andere. Ton und Technik, Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz, Petra Feldhoff. Regie, Walter Adler. Nachruf auf einen Spion. Das war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahr 1992. Und diese zweite Folge lief erstmals am 23. Mai 1992. Doch noch wissen wir nicht, wie die Geschichte ausgeht. Drum versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Der letzte Teil von Nachruf auf einen Spion erwartet Sie natürlich in der kommenden Kein-Mucks-Folge. Fortsetzung folgt. Und zum Schluss könnte ich mit Ihnen noch kurz über die Schauspieler in Nachruf auf einen Spion sprechen. Christoph Eichhorn spielt den Joseph Wardaschi. Sie sind Jugoslawe, nicht wahr? Ungar. Ich bin aus Basel. Und der deutsche Emil Schimmler, das ist Gottfried John. Ihr Deutsch ist sehr gut, Herr Wardaschi. Gottfried John kannte man aus dem Fernsehen. Er spielte in epochalen 70er- und 80er-Jahre-Serien wie Acht Stunden sind kein Tag oder Berlin-Alexanderplatz. Kennen Sie Deutschland gut, Herr Wardaschi? Ich bin nie dort gewesen. Fahren Sie mal hin. Nette Menschen. 3 Jahre nach der Hörspielaufnahme zu Nachruf auf einen Spion, also 1995, kämpfte Gottfried John als General Orumov gegen James Bond 007, gespielt von Pierce Brosnan in GoldenEye. Guten Abend, Monsieur. Trotz meines Alters wäre ich auf Ruhe losgegangen. Und das hier ist die lustigste Stimme von allen, der seltsame Monsieur Duclos, gespielt von Horst Bollmann. Eine interessante Vorführung, Monsieur, aber unnötig. Horst Bollmann war ein Berliner Theaterschauspieler. Ab den 60ern trat er im Fernsehen auf und schaffte 1970 den Durchbruch in einem Francis-Durbridge-Straßenfeger namens Wie ein Blitz. Bollmann spielte auch im Tatort. Er ist der einzige Schauspieler, der 2-mal ein Tatortkommissar wurde. Ja, Anfang der 80er für den NDR und Ende der 80er im BR. Im Hörspiel wurde Bollmann als Bilbo Beutlin in der 5-teiligen Der Hobbit-Radioserie aus dem WDR bekannt. Ich sehe noch tadellos. Und ein ebenfalls viel beschäftigter Hörspielveteran in Nachruf auf einen Spion war kaum zu erkennen. Übrigens, Clanton Hartley. Der britische Major Clanton Hartley. Sie als Ungar wissen vermutlich mehr von Frauen als ein alter Haudegen wie ich. Dieser heisere Major ist der Schauspieler Hans-Peter Hallwachs. Und der klang eigentlich so. Es war schon ein ganzes Stück über 11 hinaus. Und das erinnerte mich an einen Freund, der an einem Märzabend in einem Highland-Hotel fragte, wann die Bar schließe und zur Antwort bekam, im Oktober. Hans-Peter Hallwachs war auch ein Dauergast im Fernsehen und seit Mitte der 60er Jahre auch im Hörspielstudio. Hier hören Sie ihn in einer ganz alten Aufnahme von Radio Bremen. Ich habe genug von dem ganzen Rummel. Die Verhaftung, die Verhöre, die Protokolle. Ich habe einfach die Nase voll. Diese Coolness verhalf Hallwachs im Radio zu Rollen als lässiger Privatermittler. Etwa in den vielen Südwestfunk-Hörspielen nach Raymond Chandler. Es muss Freitag gewesen sein, denn der Fischgeruch des Menschenhaushotels war so stark, dass man eine Garage drauf hätte bauen können. Ich hatte es meinen Absätzen auf dem Schreibtisch bequem gemacht, als das Telefon läutete. Ich nahm meinen Hut weg, den ich drüber gelegt hatte, und gähnte in den Hörer. Hans-Peter Hallwachs als Hardboiled Detective. Auch Hallwachs hat eine Tatortvergangenheit. Im allerersten von 1970 war er schon zu sehen. Dazu kamen dann Krimiserien wie Ein Fall für zwei. Man sah ihn auch in Kinokomödien von Dieter Hallervorden, Otto Walkes und in Traumschiff Surprise von Michael Bulli-Herbig. Die Fans von Mord mit Aussicht kennen ihn als Dr. Hannes Haas, den Vater der Sophie Haas, gespielt von Caroline Peters. Wenn Sie mir vielleicht bis Ende des Monats 2000 Franken leihen könnten, täten Sie mir einen großen Gefallen. Na, ich brauche wohl nicht zu sagen, wie dankbar ich wäre. Tut mir leid. Und wie Hans-Peter Hallwachs hier auf seine Stimme drückt und dabei so zerknirscht wirkt, das ist wirklich absolut fabelhaft. Wie es mit dem hustenden Major und überhaupt weitergeht, das erleben Sie im Finale von Nachruf auf einen Spion. Den dritten Teil des Hörspiels hören Sie am Freitag, den 25. September 1953, über die Ultrakurzwellensender West. Oder schon am kommenden Donnerstag, wie immer. Das war Kein Mucks, der Krimi-Podcast. Immer dort zur Stelle, wo Sie uns empfangen möchten. Aber immer eine Woche vor allen anderen in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung. Und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Ganz bestimmt. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.